Platzanweiser. Sehr gut, Paul. Jetzt bist du dran. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist rot. Und definitiv für Leute mit kürzeren Beinen als meinen und deinen gemacht, Andreas. Dein Sitz. Richtig. Aber Paul, so unbequem ist der doch sicher nicht, oder? Ich bin ja auch fast so groß wie du. Und bei mir geht's. Spielen wir noch weiter? Also, ich darf jetzt. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist fast komplett aus Gold und sehr exklusiv. Da sitzen nur Leute mit Geld. Die haben bestimmt mehr Platz für die Beine. Paul, mach doch richtig mit. Das ist die Loge. Genau. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist über uns an der Wand. Lichter? Nein, größer. In diesem Theater gibt es sogar drei davon. Ah. Die Ränge. Bingo! Du bist dran. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist rot und geht gerade auf. Der Vorhang. Super. Endlich geht es los. Ich freue mich so.